In der folgenden Nacht haben dann kleine Räumboote längs des Kreuzers angelegt und wir mussten uns in kleinen Trupps in diese schaukelnden Kähne verfügen, mit Karten und Papieren versehen und martialisch bewaffnet. Und plötzlich war mir klar, dass ich dem eigentlichen Himmelfahrtskommando bei diesem Unternehmen zugeteilt worden war. In der Morgendämmerung per Schlauchboot an Land, erste Angriffswelle. Neben dem Kahn lagen zwei Schlauchboote und es war fast noch nachtdunkel. Und noch ehe uns ein Befehl erreicht hatte, kam MG-Feuer vom Land her auf. Und die 2-Zentimeter-Flak des eigenen Schiffes ballerte zurück. Ich sprang über Bord und verfehlte das Schlauchboot. Und schwamm in voller Montur durch die Fluten ans nahe Ufer. Unsere Landestelle war nicht unmittelbar von norwegischen Truppen besetzt. Und es gab auch keine Stellungen. Nur vereinzelte Sommerhäuser und eine Straße. Die zogen wir dann entlang, zwei Schlauchbootbesatzungen und ich. Und nach einer Wegbiegung kamen wir auf ein großes Gebäude zu und dort wimmelte es von norwegischen Marinern. Unser Leutnant nutzte geistesgegenwärtig den Überraschungseffekt und forderte den Kommandanten der norwegischen Seekadettenschule zur Übergabe auf. Und ich wiederholte die Aufforderung auf Englisch. Und nach einem kurzen Palaver fuhren dann der Leutnant und ich als Parlamentäre tatsächlich mit dem Kommandanten in dessen Auto zum Hafen hinunter. Und wir hatten das Glück, dort weitere Gruppen unserer Einheit zu treffen. Und ein paar Entschlossene hatten drohend ihre Maschinengewehre in Stellung gebracht. Und so erging an den Admiral des norwegischen Kriegshafens die Aufforderung zur Übergabe. Und die Norweger, weit in der Überzahl, ließen sich blöffen und blieben in den Kasernen.